Und dann sag ich Hi, hallo hier im dicken Engel im Konferenzzentrum zur 32. Bundesvorstandssprechstunde am, heute ist eigentlich der 23., ist heute der 23.? Heute ist Ja, der heute ist der, 23. genau, heute ist der 23. Februar nach dieser ersten Unklarheit und die Hermie ist auch noch da. So habe ich hier auf dem Podium den Stefan Sikor-Körner, den Michael Ebner und die Hermi. Und der Christus ist über eine Mumble Bridge drin, die insgesamt viel besser geworden ist, wie wir schon gemerkt haben. Ich bin gespannt. Hallo miteinander. Tja, schönen guten Abend. Hallo. Hallo. Guten Abend. So, da haben wir sie alle gehört. Ja, wir haben uns vorgenommen, heute über die Hamburg-Wahl schwerpunktmäßig zu sprechen. Lasst uns das einfach tun. Wir hatten vom letzten Mal die Fragen sozusagen in die Queue gestellt. Die Frage, wie interpretieren wir diese Wahl so als Piraten? Wie interpretiert ihr sie? Mal gucken, was da am Saalmikrofon kommt. Und natürlich die große Frage, wie kriegen wir raus, was die Wähler davon abgehalten hat, unser hervorragendes Programm zu wählen? Und wie gehen wir weiter vor, um aus den Vermutungen, die wir dazu haben, was zu lernen und es beim nächsten Mal besser zu machen? Na gut, dann fange ich mal an. Wir haben ja die Hamburg-Wahl vor einer Woche relativ bescheiden abgeschnitten. Mit einigen Polgefs habe ich mich unterhalten und dann kam es zum Schluss, dass wir uns relativ schnell zusammentreffen sollten. Das haben wir dann auch recht fix gemacht. Wir werden uns dieses Wochenende am Samstag und Sonntag in Kassel in der Jugendherberge zusammensetzen. Ein Vertreter der Hamburger wird auch da sein und wird mit einigen von uns zusammen das Ganze versuchen zu analysieren und auch, dass wir daraus unsere Schlüsse ziehen. Idealerweise wird noch Thüringen da sein. Die hatten letztes Jahr auch eine Wahl. Es wird auch Brandenburg da sein. Die hatten ebenfalls eine Wahl letztes Jahr. Sachsen hatte ich angefragt, aber sie haben selber eine Veranstaltung und können kurzfristig gar nicht reagieren. Wir hatten bei den letzten Wahlen immer uns hingesetzt und haben diverse Meinungen gehabt. Und ich bin halt der Meinung, dass wir diesmal das relativ gemeinsam machen sollten. Aus dem Grund sehe ich auch die Dringlichkeit, dass wir uns auch fix zusammensetzen. Des Weiteren am zweiten Tag ist der Plan, dass wir uns ein paar Punkte zusammensetzen, stellen, die ja schon existieren. Und die zusammenschreiben, damit wir dann in Erfahrung bringen, mit einer Mitgliederbefragung, was denn für welche Punkte wir stehen, damit wir drei bis fünf Punkte insgesamt dann fokussieren können. Also für künftige Wahlen meinst du, wie wir uns stärker politisch positionieren und der erste Tag ist dann eher, was wir da falsch gemacht haben und wie wir dann taktisch anders vorgehen sollten oder habe ich das falsch verstanden? Kurz ausgedrückt hast du es vollkommen richtig formuliert. Wen hast du denn da eingeladen für das nächste Wochenende? Aus meiner Sicht die Landespolgefs oder die in der GO dafür zuständigen politischen aus den jeweiligen Ländern. Also aus allen Bundesländern. Korrekt. Sternfahrt nach Kassel. Verrat nicht, wo ihr seid, sonst kommen da noch Leute hin und belagern euch. Wie kann man euch denn, wenn man das Gefühl hat, man möchte euch unbedingt was mit auf den Weg geben, weil es unglaublich wichtig ist, dass genau dieser Aspekt auch wirklich besprochen wird, dann ist Twitter wahrscheinlich eher die zweitbeste Variante, euch das irgendwie mitzuteilen. Wie soll man es euch mitteilen? Bitte nicht über Twitter, per Pad oder per E-Mail mir zu senden, Vorstand oder den jeweiligen Landesvorstand zu senden. Okay, mit Bezug auf diese Veranstaltung und dann wird das zu euch kommen. Ja, genau. Am besten halt mit dem Vermerk, dass es dann an uns weitergeleitet wird oder an mich. Aber bitte nicht über Twitter jetzt irgendwie anfangen zu schreiben, wie gigantische Ideen die Leute alle haben. Also wirklich per E-Mail. Hast du ein Schlagwort, was man erwähnen sollte, damit das zugeordnet werden kann und nichts verloren geht? Also so eine Art Hashtag für E-Mails? Polgef-Treffen, habe ich das, glaube ich, offiziell genannt. Okay, also wenn jemand was hat, E-Mail an Vorstand, an Christus, an den Landesvorstand seines Herzens, politischer Vorstand mit dem Stichwort Polgef-Treffen im Betreff. Wenn ihr was zu sagen habt zu diesem Thema Ausgang der Hamburg-Wahl und was ihr unbedingt beachtet haben wollt, gibt es Beiträge am Saalmikrofon? Oder gibt es andere Vorstände, die noch etwas sagen möchten dem Thema, nachdem der Christus das mit dem Polgef-Treffen gesagt hat? Dann warten wir mal auf Fragen. Michael. Ja, moin. Ich gehe davon aus, Christus, dass wir dir heute auch schon was mit auf den Weg geben können. Wir sind ja doch in relativ großer Runde zusammen. Selbstverständlich. Schön. Es klang eben an, dass ihr euch über Inhalte unterhalten wollt. Ich habe ja inzwischen auch 4 Wahlkämpfe mitgemacht. Vielleicht haben wir auch einfach nur das Problem, dass wir nicht ausreichend viele Bürger einfach erreichen. Es war im Vorfeld der Hamburg-Wahl geplant oder zumindest im Gespräch, mit den Stadtteilzeitungen Kontakt aufzunehmen, das heißt dort Artikel zu platzieren, weil die Mainstream-Medien ja nun nicht gerade auf Piraten stehen. Das wäre die erste Frage, ist das passiert, weil die eine ganz erhebliche Reichweite gehabt haben. Des Weiteren ist von Thomas in Kassel damals beim Vortrag auch hervorgehoben worden, dass er Briefkastenaktionen, Hauswurfaktionen sehr wichtig findet. Ich habe mich am Landesparteitag in Niedersachsen auch mit Jörg und ich glaube Hauke unterhalten. Die sagten, bei der letzten Landtagswahl hätten sie in einigen Bezirken, Wahlbezirken auch Hauswurfsendungen, also Flyer in Briefkästen getan und das Ergebnis sei eindeutig dort besser gewesen. Es waren richtige Wähler-Hotspots, wie er das damals formulierte. Frage, ist das diesmal passiert? Ich will darauf hinaus, vielleicht sollten wir auch grundsätzlich einmal die Reichweite der verschiedenen Aktionen einfach hinterfragen. Ich habe mitbekommen, dass in Hamburg sehr fleißig Wahlstände gemacht wurden, mehrere an einem Tag, über mehrere Tage hinweg. Frage, wie viele Leute hat man damit erreicht? Oder hätte man vielleicht auch lieber Flyer in Briefkästen werfen sollen, weil man dort wesentlich mehr Leute erreicht? Das sind so Dinge, die mir durch den Kopf gehen. Also zu der Frage, ob eine Postwurfsendung gemacht worden ist, nein, ist nicht gemacht worden, meines Wissens. Es wurden allerdings 70.000 Flyer verteilt und davon gehen ungefähr 50.000 in Briefkästen. Das haben die Piraten als solches von sich gemacht. Die Infostände kann ich da jetzt nicht partout genau sagen, ob alle besetzt waren, die da immer so schön standen. Zu der Geschichte mit den jeweiligen Wochenblättern, die habe ich persönlich teilweise angerufen und die waren nicht immer davon überzeugt, dass sie irgendwas von uns schreiben. Ich hoffe, das waren die 3 Fragen, ja? Michael? Ja, der ist vom seinem Mikrofon schon wieder. Ach so, du siehst ja nicht, wenn die Leute. Nee, Nee, die Frage von ich Michael bin ist im offenbar Auto. beantwortet, ja. Danke. Gibt es weitere Fragen, Anmerkungen? Und ich habe im Pad natürlich einen kleinen Bereich aufgemacht. Was wollt ihr den PolGFs mitgeben, damit die, die jetzt schon was da mitgeben wollen, nicht die Mailadressen raussuchen müssen? Das schicke ich euch dann. Leute, ihr wolltet letztes Mal tierisch diskutieren über Hamburg-Wahl und habt Mordsmolli gemacht, dass wir das nicht machen. Jetzt ab ans Mikrofon und jetzt eure Punkte. Was sollen die PolGFs machen da am nächsten Samstag? Auf geht's. Saalmikrofon ist frei. Thomas. Mei, ist das stressig. Also, ich sehe es komplett anders. Zum einen, ich bin der festen Überzeugung, dass Themen heute jede Partei angehen und zwar umfangreich. Das heißt, die Alleinstellungsmerkmale in Themen zu suchen, das sehe ich als Irrweg. Ich denke, es ist richtig, die Alleinstellungsmerkmale in dem Umgang mit Themen zu suchen, also in der Art und Weise, wie gehen wir es an? Sachlich, emotional oder wie sonst, dass man halt eine unverwechselbare Handschrift wiedererkennt und nicht versucht, sich zurückzuziehen auf irgendwelche viele Themen oder Kernthemen oder sonst was, sondern sagt, okay, hier ist eine Handschrift, so machen wir das, das ist unser Informationsstand und fertig. Das ist das eine. Das andere ist, ich habe die Hamburg-Wahl von vornherein nicht so gesehen, dass das sehr gut wird, auch wenn da die Hoffnung war. Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Ich bin von einem knappen Prozent ausgegangen. Das hat schlicht und einfach verschiedene Gründe. Das ist in erster Linie eine Image-Sache. Die merke ich, die, wenn ich mit Leuten spreche, die mich verwundert angucken, was, Pirat, wieso denn das? Und dann kommt halt ein ganz anderes Feedback rüber, wie man uns sieht. Und ich sage mir, das bin ich aber nicht. Also muss ich mich fragen, bin ich jetzt an der richtigen Partei oder was kommt eigentlich nach außen rüber? Das ist so, sind so meine beiden Ansatzpunkte. Also wie gesagt, das mit den Themen und Inhalten, das halte ich für symptomatisch. Das ist ein Symptom. Und vor allen Dingen, wir werden sehr stark wahrgenommen als Leute, die in wahnsinnig vielen Fällen was zu sagen haben, zu wahnsinnig vielen Themen, aber auch nur Copy-Paste machen von anderen Parteien, dass sie uns da nicht unterscheiden. Wie es der Fritz Effenberger heute formuliert hat, wir werden als linksradikale Internet-Salafisten wahrgenommen. Ja, okay, ich weiß nicht, ob ihm das gefällt. Wenn es so ist, kann ich es nicht ändern. Ich möchte so nicht wahrgenommen werden, sondern ich möchte dann eigentlich schon als jemand wahrgenommen werden, der über dieses Emotionale hinausgeht, ganz egal, wo das jetzt stattfindet. Also ich kann den Hamburgern nur gratulieren zu dem Wahlkampf, den sie gemacht haben. Und für mich ist das ein Zeichen, dass wir nicht tot sind, aber dass wir momentan eben nicht en vogue sind und auch nicht landen können, weil wir uns nicht von anderen unterscheiden. Und das liegt an der Art und Weise, wie wir uns geben, wie wir mit den Themen umgehen. Und nein, Effenberg spielt nicht wieder, Effenberger Fritz, so nebenbei. Und wie gesagt, das liegt am Stil. Und ich glaube, Piraten sollten darauf schauen, am Stil zu arbeiten und an der Art und Weise, wie sie mit Themen umgehen und eben nicht blind irgendwelchen Themen hinterherrennen. Das führt nur dazu, dass wir dann bei jedem Scheiß dabei sein müssen, der gerade mal irgendwo gehypt wird. Und das müssen wir eben nicht. Wir müssen wir sein und nicht die Kopie der anderen. Danke. Dankeschön, Thomas. Ja, der Backlink kommt gleich nochmal in den Zuhörerbereich. Inzwischen begrüße ich den Bernd auf dem Podium. Hallo Bernd. Und weitere Fragen bitte. Oder Anmerkungen oder so. Und das Pad fängt an, sich zu füllen. Das gefällt mir. Und das Saalmikrofon ist offen. Thomas sagt, ja, Michael, bitte gerne. Solange sonst keiner was sagt, meiner Ansicht nach haben wir da nicht diesen einen Grund, weswegen es funktioniert hat oder nicht funktioniert hat, sondern wir haben da immer eine Gemengelage von externen Faktoren, von langfristigen Piratenpartei bezogenen Tendenzen, also ob wir gerade en vogue sind oder nicht und Sachen, die im konkreten Wahlkampf gelegen haben. Da gab es sicher auch Dinge, die gut funktioniert haben und Dinge, die halt nicht so gut funktioniert haben. Und das wäre meiner Ansicht nach sehr hilfreich, wenn man das sehr sauber trennt und sagt, okay, externe Faktoren können wir quasi gar nicht beeinflussen. Also zum Beispiel ist ein Wahlalter ab 16 oder ab 18, da haben wir im Moment keinen Ansatzpunkt, das zu ändern. Das müssen wir einfach so hinnehmen. Wir haben die langfristigen Tendenzen, da können wir jetzt schauen, dass wir nicht mehr so als zerstritten wahrgenommen werden, dass die Außenwahrnehmung eine bessere wird, als das bislang war. Aber das ist etwas, wo wir alle miteinander an einem Strang ziehen müssen. Da kann ein einzelnes Bundesland, das da Wahlkampf hat, im Alleingang quasi gar nichts machen. Und dann haben wir natürlich die Geschichten, wie sieht der konkrete Wahlkampf aus? Und dort müssen wir auch wieder zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist, sind so organisatorische Geschichten, das kann man relativ klar beurteilen, wenn man den Einblick hat, was gelaufen ist, ob das gut gelaufen ist oder nicht. Und die andere Geschichte bezüglich Themensetzung, bezüglich unserer Designlinie, zum Beispiel Plakatdesign, sind wir doch alle miteinander sehr am Spekulieren, was nützlich ist, was schädlich ist, ob Sachen ankommen, ob sie nicht ankommen. Da tun wir doch auf relativ unsichere Faktenlage immer argumentieren. Und von daher würde ich vorschlagen, dass wir da dann auch entsprechend vorsichtig argumentieren. Michael, also der andere Michael am Saalmikrofon. Ja, zwei Punkte nochmal. Zum einen hatte Campact während des Europawahlkampfs eine Türanhängeraktion gemacht bezüglich Positionierung der Parteien zu TTIP. Die gleiche Aktion haben sie im Landtagswahlkampf gemacht mit den Parteien, die im Senat vertreten waren. So, Piraten natürlich nicht, waren auch nicht auf dem Türanhänger. Frage, wir haben ja die DIP-Fragen oder die Freihandelsfragen-Aktion an die Bundestagsabgeordneten jetzt am Laufen seit Anfang Februar. Haben die Hamburger da teilgenommen? Und der zweite Punkt. Die Hamburger, lass mich die erste Frage schon beantworten. Die Hamburger hatten daran teilgenommen, an der Campback-Aktion. Leider sind die Hamburger Piraten nicht vorgekommen, also in den Antworten als solches. Also sie haben teilgenommen, aber sie wurden nicht wahrgenommen, also wurden nicht abgetroffen. Also Sie haben auch die Fragen an die Abgeordneten geschickt? Soweit ich weiß, würden wir das machen. Ich kann ja jetzt nicht hundertprozentig sagen, ob sie es gemacht haben. Ja, und der zweite Punkt oder der zweite Hinweis, der nochmal die Organisation wahrscheinlich betrifft. Ich hatte, ich meine, Ende Januar den Hamburgern angeboten, noch eine Aktion zu unterstützen, zu starten bezüglich Olympiabewerbung Hamburg. Da hatte ich einen Blogbeitrag vorbereitet. Ich habe denen das angeboten, gesagt, ich bin auch gerne bereit, das massiv zu unterstützen vor Ort. Ich habe nicht mal eine Antwort bekommen. Das wundert mich sehr. Inzwischen hat Olympia Hamburg das auch übernommen und mit dem bin ich auch in Kontakt. Da muss wohl was schiefgelaufen sein, Michael. An wen hast du dich denn gewendet, wenn ich kurz fragen darf? Naja, die erste Anfrage ging an Thomas Michel. Ich glaube, zwei Tage später hat Anita bei ihm nochmal nachgefragt und dann habe ich nochmal nach, weiß nicht, 10 Tagen oder so eine Mail geschickt. Das betraf dann 3 Hamburger, auch Sven Stückelschweiger, mit dem hatte ich in der Teampolge-Ersetzung, glaube ich, kurz gesprochen, sagte, ich soll ihm das nochmal schicken, aber wie gesagt, ich habe überhaupt keine Reaktion bekommen. Ja, tut mir leid, wäre eine schöne Sache gewesen. Könntet ihr für solche Angelegenheiten nicht nur OTHSQ anlegen, dass da ein bisschen Überblick besteht, was an Fragen reinkommt, an Anregungen und an Angeboten mitzuhelfen, sodass das irgendwie trackbar ist, anstatt dass jetzt, guck mal, der Michael hat an irgendjemanden ein Mail geschrieben oder an 5 Leute ein Mail geschrieben und trotzdem ist irgendwie nicht angekommen. Also soweit ich weiß, gab es eine Redmine-Instanz, wo einige Leute da einen Zugang hatten. Also ich selber hatte keinen Zugang dazu, aber es waren die Hamburger Kandidaten auf jeden Fall und 2 externe Helfer mindestens. Okay, dann müssen wir das nächste Mal irgendwie besser bekannt machen, dass es sowas gibt. Der Cola ist am Mikrofon. Ahoi et al. Ich habe hier noch ein Muster. Wir sind am 25. Mai letztes Jahr bei Kompakt noch auf dem Anhänger für die Tür dabei gewesen. Wählen Sie die Katze im Sack. TTIP gefährdet, SPD, CDU, CDSU, Linke, Grüne, FDP, Piraten, Daumen hoch, Daumen quer gelb, Daumen runter rot, da waren wir noch dabei gewesen, nur als Info. Und zwar TTIP-denkzettel.de ist damals rausgegangen und da wollten sie uns noch. Sollten wir versuchen, dass wir da wieder raufkommen. Oh, jetzt weiß ich nicht, der Alex ist noch nicht dran, Alex. Herr Schnapper. Also, ich wollte nur kurz sagen, die Kampaktgeschichte, da hatten wir ja Glück, weil die Kata das maßgeblich campaigned oder hat und uns da ziemlich gepusht hat. Wollte ich nur kurz in Erinnerung rufen. Ja? Das war nur das zu dem Ding. Ansonsten fand ich die Türhänger eine ziemlich coole Aktion. Könnte man für andere Sachen auch prima machen. Ich versuche immer so kleine Notizen zu machen, über was wir da geredet haben, unten in dieser Liste. Dann der Paul. Ja, ich habe auch noch eine Frage, und zwar, wenn eben halt die Polgefs eingeladen werden, ist es dann nicht sinnvoll, eigentlich dann auch die Themenbeauftragten einzuladen, weil die ja aus den AGs dann kommen und wahrscheinlich auch den größten Sachverstand vielleicht auch mitbringen, um zu sagen, diese Themen eventuell nach vorne zu bringen. Ne, also da meine Frage, ist das noch möglich, die einzuladen? Da antworte ich mal drauf, möglich. Achso, willst du? Okay, bitte. Also möglich im technischen Sinne ist das auf jeden Fall. Die Frage ist, ob es sinnvoll ist, weil ich erwarte quasi von jedem Themenbeauftragten, dass er sein Thema, dass das ein Thema ist, für das er brennt, dass er als das Wichtigste anbelangt. Und dann haben wir irgendwie 2 Dutzend Themenbeauftragte im Raum, die immer ihr eigenes Thema für das Wichtigste halten. Ich habe so meine Zweifel, ob das eine zielführende Diskussion gibt. Ja, ich frage deshalb, ob auch dann eben das Sachwissen, das ne, gerade Wirtschaft, Geld, Politik, Finanzordnung und so, das dominiert ja die Welt, sage ich mal. Das muss man ja auch begreifen, wenn es um Urheberrecht, Copyrights und so weiter geht, dass das ja auch mit Geld zusammenhängt und so. Und da sehe ich eben halt doch die Gefahr, dass nicht jeder Pol GF auf in diesem Gebiet, wenn ich jetzt sehe an der Beteiligung, die eben in der AG Geldordnung da vorhanden ist, dass da nicht so jeder so fit ist. Und ich finde schon, dass da Themenbeauftragten dementsprechend auch Informationen reingeben können, meinetwegen 10 Minuten und würden ihr Thema da vorstellen oder 5 Minuten und so weiter. Oder Piratik sogar 3 Minuten. Ich muss ja immer mit 3 Minuten zurechtkommen. Insofern wäre das 3 mal 24. Ne, kann man ja ausrechnen und so weiter. Wäre das ja knapp über eine Stunde, wo man dann mal Meinungen hören würde aus dieser Ecke und die man vielleicht in Entscheidungsprozesse dann eben einfließen lassen könnte. Paul, ich habe die Leute eingeladen mit einer ganz einfachen Option. Es ging mir nicht darum, dass wir eine breite Masse der Partei haben, 200 Leute dort diskutieren, wie schön das Leben ist, sondern dass wir ein Arbeitstreffen machen. Arbeitstreffen ist bekanntermaßen in kleinen Gruppen wesentlich effizienter. Und das hat nichts gegen die Themenbeauftragten zu tun, sondern die verantwortlich gewählten Leute in dem Bereich Folge, also sprich die politischen Geschäftsführer dieser Partei, sollen sich zusammentreffen und sollen für dem, was wir in der momentanen Situation haben, auch zusammensetzen und nach vorne kommen. Es geht mir nicht darum, dass wir uns untereinander unterhalten, wie schön die ganzen Themen sind oder wie toll wir sind oder welchen Flauschkurs wir fahren, sondern es ist ein Arbeitstreffen. Ja, dafür haben wir euch ja gewählt, ne? Jürgen? Ja, ich sag jetzt mal ein bisschen was, glaube ich, was die Leute nicht so gerne hören und nicht so gerne machen. Was wäre es denn, wenn wir mal einen Wahlkampf machen würden aufgrund von Fakten vorausgegangener Wahlkämpfe? Ich sehe das nämlich nicht so, wie das der Michael Ebner sieht. Ich sehe das schon so, dass man aus Zahlen und Fakten vorausgegangener Wahlkämpfe was ablesen kann. Einfach war es natürlich bei Wahlkämpfen, wo wir über 5% waren. Da gab es Analysen von anderen Institutionen, die der Michael ja auch kennt. Schwieriger ist es jetzt, wenn man irgendwie unter 2% oder unter 3% rutscht, hat man keine Analysen von auswärts mehr, sondern man muss etwas selber machen. Ja, man kann sowas. Man kann nämlich gucken, welche Leute haben uns früher gewählt, was für Zielgruppen haben uns früher gewählt und eigentlich auch mal davon ausgehen, dass die gleichen Zielgruppen uns heute auch noch wählen, einfach nur in einer geringeren Prozentzahl. Und da waren einfach bei uns, wenn man sich das anguckt, immer sehr viel Nichtwähler da. Es waren bei uns immer sehr viel Wechselwähler da. Auch wenn sich das jetzt blöd anhört, die AfD hat übrigens die gleichen Prozentzahlen in Hamburg bekommen, die man den Piraten in Saarland, NRW, Schleswig-Holstein und Berlin gegeben hat. Dass man einfach mal einen Wahlkampf zugespitzt auf diese Gruppen machen würde und einen sogenannten Nichtwählerwahlkampf. Ja, das ist bestimmt nicht so populär, aber aufgrund dieser Personengruppen, die uns gewählt haben, das sind auch die Nichtwähler. Das sind auch Leute, die zum Beispiel das Internet als Information nutzen und nicht so die öffentliche Presse, die zum Beispiel sehr viel online Zeitungen lesen, die auch die Kommentare der Online-Zeitungen lesen. Da gibt es überall sehr viel Untersuchungen und sehr viel Statistiken drüber. Wenn man sich die mal antun würde, vielleicht wäre das eine Chance. Ja, das ist aber bestimmt nicht sehr beliebt, sowas zu machen. Jürgen, aus Rheinland-Pfalz, gell? Weil ich kann gerade hier nicht gucken. Ja. Bist du das? Ja. Das ist der Herr Vigo. Deshalb hätte ich dich ja auch gerne dabei gehabt, lieber Jürgen. Weil ich weiß, dass du ein analytischer Kerle bist. Und ja, ich hätte das auch gerne mit deinem mathematischen Verständnis gehabt, dass du da mitkommst. Und nächstes Wochenende. Ja, okay, ich werde sowas zu machen, aber wir haben Barcamp, das habe ich mitorganisiert und das geht mir vor, weil wir nächstes Jahr auch Landtagswahlen haben. Aber ergänzt, was du gesagt hast, geht nicht verloren, ist alles im Bett vermerkt. Michael. Ergänzend, bevor ich da missverstanden werde, ich habe nie gesagt, dass man aus vorangehenden Wahlen nichts lernen könnte und nichts analysieren kann. Aber bezüglich, ob ein Plakatdesign erfolgreich oder hilfreich ist oder nicht, oder ob Themensetzungen hilfreich sind oder nicht, kann man, glaube ich, nicht in dem Maße wie das hier intern immer mal wieder behauptet wird, Dinge da herausfinden. Also ich kenne natürlich die Exit-Polls, ich weiß natürlich auch, welche Themen unseren Wählern wichtig waren, das ist ja alles bekannt. Das gibt uns aber nicht vor, wie wir diesen Wahlkampf zu führen haben. Wenn ihr gerade über Plakate redet. Ja, Christus. Ich wollte mal Lob an Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg aussprechen, dass sie jetzt schon angefangen haben, für die Wahlen nächstes Jahr ihre Timelines abzuarbeiten. Danke sehr. Wie hat es euch denn gefallen auf dem LPT in Baden-Württemberg? Die Hälfte von euch war ja da und da haben wir unten eine direkte Frage danach. Vielleicht kann man die an der Stelle mal einflechten, denn da sind ja einige Sachen passiert, die jetzt anders sind als auf anderen Veranstaltungen. Also insbesondere seid ihr nicht rausgeschmissen worden. Ja, und das finde ich schon ein sehr gutes Zeichen. Die Partei befriedet sich so ein bisschen. Haben wir uns überhaupt einmal gestritten in Stuttgart? Nein, also der Parteitag war nach meinem Gefühl unglaublich friedlich, harmonisch und wirklich arbeitsorientiert. Also es gab keine GO-Schlachten, es gab keine hitzigen Auseinandersetzungen, es gab keine Wortbeiträge, in denen man sich gegenseitig persönlich angegriffen hat. Das war sehr, sehr wohltuend zu sehen. Michael? Also mir persönlich, Oh, Christus, ja, selbstverständlich, Entschuldige. Also mir persönlich hat es sehr viel Spaß gemacht, die Leute in Baden-Württemberg zu sehen, dass sie innerhalb eines Tages den gesamten Vorstand gewählt haben, teilweise danach noch Zeit hatten, am zweiten Tag produktiv gearbeitet hatten und sogar über die Wahlen nächstes Jahr Zeit hatten, diverse Punkte zu besprechen, in der offenen Ansprache. Und das war sehr produktiv und sehr gut. Also das gehörte definitiv zu einem arbeitsreichen zwei Tage beim LPT. Also ich fand es klasse. Und wir haben uns mit einstimmig dazu bekannt, irgendwie nicht den Schwanz einzuziehen, sondern loszugehen und zu versuchen, flächendeckend an die Landtagswahlen teilzunehmen, obwohl das richtig, richtig schwierig ist in Baden-Württemberg, weil wir in jedem einzelnen blöden kleinen Kreis irgendwie 150 Unterschriften kriegen müssen und das eine richtige Herausforderung ist irgendwo. Aber gut, was haben wir am Mikrofon? Ah, da haben wir den Michael und dann den S3. Ja, ich möchte einen Punkt noch mal etwas zugespitzt formulieren. Die FDP hat es geschafft, von Dezember bis Februar von 2% auf 7% zu kommen. Den Namen Katja Suding kennt ja nun jeder. Ich glaube, zugespitzt formuliert, in Wahlkämpfen geht es nicht um Inhalte, es geht um Emotionen. Und deswegen wäre es mir wichtig, dass bei dem Treffen in Kassel auch Leute dabei sind, die etwas von Marketing verstehen. Zum Beispiel Olaf. Ich kann ja jetzt nicht sagen, wer alles vom Marketing dort was versteht, Michael, der da hinkommt. Ich gehe aber davon aus, dass ein, zwei Leute dabei sein werden. Und ja, ich gebe dir recht, die FDP hat es vorgemacht, dass man mit positiven Emotionen gewinnen kann. Gut, der ist drei schon weg. Der hat uns aber ein lustiges Foto irgendwie zugestellt und das werde ich dann hier künftig bei Buchosprechstunden ins Raumfähnchen posten. Aber jetzt erstmal weiter mit Saalmikrofon. Was gibt es noch zu sagen, was ihr dem Vorstand mitgeben möchtet? Weil, wenn ihr nichts zu sagen habt zu dem Thema, dann aber aus dem Fett ab. Stefan, hier gab es einige Leute, die haben irgendwie sehr abgeklärt auf das Wahlergebnis reagiert und die Wahrscheinlichkeit ist ja auch nicht so wahnsinnig hoch gewesen, dass wir jetzt da irgendwie die 5% ankratzen können. Trotzdem steht hier die Frage eben, weil du das ja, ich erinnere mich an, ich glaube in Bremen, mal gesagt hast, wir wollen auf diese 5% hin, auch Richtung Bundestagswahl. Und hier wird gefragt, wie kriegen wir das hin? Wie ist dein geheimer Plan bis zur Bundestagswahl, dass wir dort hinkommen? Also ja, es ist tatsächlich so, dass ich in Bremen gesagt habe, dass wir um 5% kämpfen müssen. Das ist auch das, was ich nach wie vor als das Ziel für uns als Partei sehe, weil Politik in Deutschland in den Parlamenten gemacht wird und dafür gibt eben diese 5%-Hürde und daran zu scheitern, ist dauerhaft ein echtes Existenzproblem für eine Partei. Und meine Vorstellung davon, wie wir es schaffen können, bis 2017 tatsächlich wieder bei 5% zu liegen, ist ja mehrfach ausformuliert, aber soll an der Stelle kein Problem sein, das nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Ich glaube, unser größtes Problem ist, dass wir in der Außenwahrnehmung beliebig geworden sind. Wir haben zu allen möglichen Themen irgendetwas gesagt. Das ist aber nichts, was man als Partei tatsächlich braucht, wenn man sich eine Stammwählerschaft erarbeiten möchte. Ganz im Gegenteil, eine solche Stammwählerschaft kriegt man am ehesten dadurch, dass man ein klares Profil zeigt. Und ein klares Profil in der Politik bedeutet, dass man einen überschaubaren Themenkomplex bearbeitet und für sich beansprucht. Wir hätten das von Anfang an gehabt. Ich habe gestern zufällig in Monopols Twitter-Bio gesehen, dass er dort die Gründungspresseveröffentlichung vom Heise Verlag stehen hat. Und da drin steht ganz klar, wofür die Piraten eines Tages mal gegründet wurden. Und das ist, wir sind die Partei für die digitale Revolution. Wir sind eine Partei, die im Internet geboren wurde, die für Netzpolitik steht, die dafür kämpfen muss, das Thema digitale Welt in die Politik zu bringen. Und das ist das, was uns das Profil geben wird, für das wir eines Tages dann auch stabil 5% bekommen, wenn wir es schaffen, uns tatsächlich auch nachhaltig zu positionieren. Dass sowas funktioniert, hat man wunderbar an dem Werdegang der Grünen gesehen. Die haben jahrelang für Umweltschutz gekämpft. Heute steht auf irgendwelchen Bussen von irgendwelchen Fernreiseunternehmen drauf, fahr grün. Das heißt, die Mission der Grünen ist an der Stelle erfolgreich abgeschlossen und sie können heute im Prinzip machen, was sie wollen. Sie können irgendwelche Kohlekraftwerke vor Hamburg beschließen. Sie können einen extrem konservativen wie Kretschmann als Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg installieren. Und trotzdem werden sie weiterhin stabil mit mindestens 5% gewählt und können Politik machen. Und das ist etwas, was wir als Piraten auch schaffen müssen. Also mein dringender Appell ist, lasst uns dafür sorgen, dass wir politisch für einen überschaubaren, aber eben für die Zukunft extrem wichtigen Themenkomplex wahrgenommen werden. Und das ist nun mal die digitale Revolution mit all ihren Ausprägungen. Und dann haben wir schon eine gute Chance. Was uns in den letzten Jahren zusätzlich an Sympathie und Bonuspunkten einiges gekostet hat, waren die Auseinandersetzungen, die wir sehr öffentlich geführt haben. Das ist aber ein konzeptionelles Problem der Piratenpartei. Wir legen sehr viel Wert auf Transparenz. Wir benutzen für unsere Vorstandssitzungen öffentliche Räume. Wir diskutieren Auseinandersetzungen öffentlich aus. Wir benutzen Twitter als halb parteiinternes Kommunikationsmedium und machen uns dadurch halt an der Stelle angreifbar. Aber es ist in meinen Augen keine Lösung, zu sagen, wir machen das nicht mehr, wir führen keine öffentlichen Diskussionen mehr, weil wir damit einen Teil unserer Identität verlieren. Wir sollten uns nur angewöhnen, dabei vielleicht auf den Ton zu achten. Also persönliche Angriffe helfen in einer politischen Diskussion in der Regel relativ wenig. Wenn sie amüsant sind, dann gehen sie gegen den politischen Gegner und der sitzt normalerweise nicht in der eigenen Partei. Ich glaube aber, wenn wir das hinbekommen, wenn wir nach außen ruhiger und gelassener auftreten, wenn wir unser politisches Profil schärfen, wenn wenn wir unsere ganzen Parlamentarier, wir haben im Augenblick rund 450 Leute in Mandaten, bei ihrer politischen Arbeit unterstützen und dafür sorgen, dass die auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden mit ihrer Arbeit, dann haben wir eine ganze Reihe von guten Ausgangspunkten, um in Zukunft wieder ein politisches Gewicht zu sein. Dass in der Politik etwas nicht in 6 Monaten erledigt ist, ich glaube, das ist den meisten von uns klar. Dass aber beispielsweise ein Sprung von 2 auf 5% in ein paar Monaten tatsächlich gelingen kann, wenn ein extrem gut gemachter Wahlkampf geführt wird, hat beispielsweise die FDP in Hamburg gezeigt. Also wer jetzt sagt, die Piraten sind tot, ja, der hat halt eine Meinung und die sei ihm ungenommen, aber sie ist in meinen Augen Bullshit. Ich glaube, unsere Zukunft steht noch bevor. Ich würde da gerne noch etwas ergänzen, weil ja immer so auf diese 5%-Hürde geschaut wird. Diese hat einen stark, ich nenne es jetzt mal, differenzierenden Einfluss. Wenn man es schafft, so 4 bis 8 Wochen vor der Wahl zumindest auf 3% es zu schaffen, dort dann seinen eigenen Balken kriegt, bei den Umfragen dann beim nächsten Mal explizit abgefragt wird und so weiter, dann setzt sich eine Dynamik in Gang, die einen über die 5%-Hürde zum Teil auch weit drüber hinausziehen kann. Berlin ist das beste Beispiel dafür. Wenn man es nicht auf diese 3% schafft und dann halt immer unter Sonstige geführt wird, dann denken sich viele Wähler auch, das ist ja eine verlorene Stimme und wählen die Partei dann auch gar nicht. Das heißt, den Schritt, den wir machen müssen, ist nicht so groß, wie er auf dem ersten Blick scheint. Wir waren mutmaßlich in Hamburg 4 bis 8 Wochen vor der Wahl eher so auf die 2% und hätten eigentlich nur von 2 auf 3 irgendwie kommen müssen, was wir jetzt aus verschiedenen Gründen nicht geschafft haben. Und dann hätte das Rest, der Rest wäre dann über die beschriebene Dynamik dann wahrscheinlich ja nicht ein Selbstläufer, aber wäre vergleichs einfach gewesen. Von daher die Hürde ist nicht so hoch, wie sie auf den ersten Blick scheint. Ich habe am Saalmikrofon den Volker, den Slash und den Christoph. Volker und Slash, ich weiß nicht, wer von euch zuerst da war. Volker, wir hören dich nicht. Achso, hört ihr mich jetzt? Jetzt ist besser, genau. Wir lieben die Sprechtaste. Genau. Ja, jetzt hat Stefan schon eine ganze Menge dazu gesagt. Also ich habe ins Pad die Frage reingeschrieben, haben wir denn unsere Themen, die wir plakatiert haben und mit denen wir angetreten sind, sind wir in dem Bereich glaubwürdig gewesen? Weil das ist ja so irgendwie sozialer Wohnraum, HVV für Lau. Und ich hatte das Gefühl, dass insbesondere beim sozialen Wohnungsbau oder so bezahlbarer Wohnraum, dass wir das da nicht geschafft haben, zu sagen, dass man deswegen Piraten wählen soll, sondern dass so die Kompetenz dafür eher auch der SPD und den Grünen zugeschrieben worden ist und nicht uns. Und insofern würde ich das unterstützen, was Sekor gesagt hat, dass wir gucken müssen, dass wir ein Profil bilden, dass wir sagen, das sind die Themen, die die Piraten bringen und wählt uns deshalb. Mir ist aufgefallen, dass die Linken zum Beispiel in Hamburg auch relativ themenfremde oder für die Bürgerschaft zwar gar nicht wichtige Themen plakatiert hatten. Die hatten TTIP zum Beispiel dabei und haben halt einfach die Themen auf die Straße gebracht, die deren Zielgruppe, Wählerschaft tatsächlich in dem Moment interessiert haben. Und insofern glaube ich, so dieses konkrete Themen sind vielleicht tatsächlich überbewertet und dieses Profil bilden ist für uns im Moment sehr wichtig. Danke, Volker. Gibt es darauf eine Bemerkung auf dem Podium, Stefan? Ja, indirekt. Ich würde Volker gerne zustimmen und würde auf einen Einwurf von Leonie im Chat gerne noch kurz eingehen. Da steht, dass wir gegen, ich kann meine Miete nicht bezahlen, wirkt Facebook, speichert meine Daten noch nicht drängend. Das ist richtig, das ist tatsächlich ein Problem. Es kann immer passieren, dass man mit dem Thema, für das wir mit unserem Profil stehen, nicht alle Menschen erreicht, weil sie andere Probleme haben, andere Sorgen gerade haben. Das heißt aber nicht, dass wir irgendwas dabei gewinnen, wenn wir dann sagen, ja okay, dann lass uns über dein Problem reden. Dafür haben wir auch eine Lösung, weil das ist das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben. Ganz im Gegenteil, wir werden wahrscheinlich besser fahren, wenn wir damit leben, dass der eine oder andere sagt, ja, aber euer scheiß Thema interessiert mich nicht. Dann ist es halt so. Wir werden nie eine Volkspartei werden. Die werden wir sowieso nicht, weil für Volksparteien, glaube ich, ist der Markt in Deutschland im Augenblick gesättigt. Unsere Chance wird da eine andere sein. Oder habe ich deinen Einwurf falsch verstanden, Leonie? Ja, so ein bisschen. Also die Problematik war schon so, wie du es jetzt auch wiedergegeben hast, dass ich denke, dass bei vielen Leuten einfach so die ganz alltäglichen Sorgen dann brennender sind. Heißt nicht, dass wir jetzt von unseren Kernthemen weggehen sollen, nur gerade wenn wir uns jetzt irgendwie sehr stark wieder auf die Ursprungsthemen beschränken wollen, müssen wir, denke ich, mehr darauf achten, dass sie dann auch so rübergebracht werden, dass die Einzelnen sehen, dass sie Relevanz für ihr Leben haben, weil selbst der total für Netzthemen brennt und so, muss seine Interessen da dann ja auch wichtiger nehmen als eben in den ganzen anderen Bereichen, die durch die anderen Parteien bedient werden. Also dann muss er zumindest sich so viel von dem versprechen, was wir in unserem Bereich da anbieten, dass er dann vielleicht noch ein bisschen länger in seiner teuren Wohnung lebt oder sich über die teuren Preise im Biomarkt ärgert. Okay, das heißt, mit anderen Worten, ein bisschen für unsere Themen brennen reicht dann nicht, wenn, dann müssen wir richtig dafür brennen. Dann müssen wir den Leuten zeigen, warum wir eben so einen arg wichtigen Themenbereich haben, damit sich auch die vielleicht schon denken, ja, das ist auch alles nicht so schön mit dem mit den Datenschleudern und so, dann tatsächlich auch so ernst sehen oder nehmen, dass sie denken, ja, dafür muss ich jetzt auch mal mein Kreuzchen opfern, um das abzustellen. Und das wirkt in der Vergangenheit oft ein bisschen blass, dann war es so nach dem Motto, die wissen, dass du Pornos guckst oder du kannst keine Pornos mehr runterladen oder so, und das ist dann irgendwie nicht so brennend. Jetzt in letzter Zeit sind ja ein paar wesentlich heißere Themen aufgekommen, die man gut ausschlachten kann, aber da sollten wir dann nicht nur auf die Themen setzen, so auch das passt von der Richtung her, sondern eben bei den wirklich dringlichen Sachen bleiben und den Leuten zeigen, wie es sie eben betrifft und weshalb es für sie wichtiger ist als die anderen Bereiche. Mhm. Bin ich voll bei dir, genau, das sehe ich auch so. Wir müssen dringend anfangen, auch Aktionen zu machen, die den Menschen ein Gefühl dafür vermitteln, um was es eigentlich geht, was die Bedrohung ist und wie die Zukunft ausschauen kann, wenn wir nichts unternehmen. So, dann lasst uns mal zur Mikrofonschlange zurückkehren. Ich habe da den Slash, der Christoph ist wieder verschwunden, und dann den Cola Oliver. Ja, ich würde gerne eine Anschlussfrage an das Statement von Segor stellen. Ich sehe es ganz genauso wie du, Segor, dass es für uns überlebenswichtig ist, dass wir ein klares, kernbezogenes Profil haben. Das heißt nicht, dass alles andere ausgeschlossen wird, aber dass wir halt ganz deutliche Schwerpunkte haben und das nicht nur irgendwo in so einem Wahlprogramm niedergeschrieben ist, das niemand liest, sondern halt nach draußen getragen wird. Und in dem Zusammenhang würde ich mal gern wissen, meinst du, dass es gut gewesen wäre, wenn die Plakatserie in Hamburg unter anderem ein Plakat gehabt hätte, wo drauf steht Nein zur Vorratsdatenspeicherung oder irgendeine konkrete netzpolitische Forderung? Denn das gab es ja nicht. Ja, gab es schon ein bisschen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ich würde mir für zukünftige Wahlkämpfe tatsächlich wünschen, das, was Volker vorhin auch meinte, einfach zu sagen, nee, wir müssen nicht auch was sagen zu den Themen, zu denen alle was sagen, sondern wir kümmern uns um die Themen, die uns wichtig erscheinen. Und Volker hat es vorhin schön ausformuliert. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir das in zukünftigen Wahlkämpfen vielleicht noch mit etwas mehr Mut machen. Mir ist klar, dass das etwas ist, was man nicht so ohne weiteres und so ganz einfach macht, weil man halt dann die Angst hat, dass die Leute sagen, naja, was jucken uns, was die Spinner denken. Aber letztendlich sind es halt die Themen, die die Zukunft betreffen, und deswegen sollten wir meiner Meinung nach tatsächlich auch genau dazu was sagen. Also ja, wenn es nach mir ginge, würde auf einem Wahlplakat für Bremen beispielsweise stehen, Überwachung stoppen, Piratenwellen oder so. Also einfach ganz klar, ganz kurzes Statement, ganz klar, prägnant auf unsere Kernbotschaften zurück fertig. Wir machen, Oliver, rede mal eine Sekunde und dann machen wir mal ein Experiment zusammen hier heute in diesem Raum. Danke. Man muss ja auch über die Wahl hinausdenken und Agenda-Setting machen. Wann hat man die Gelegenheit, dass man legal die ganze Stadt flächendeckend einplätten kann mit seinen politischen Forderungen? Okay, ich sehe, das Experiment, das Monopol machen möchte, hat mit Zuhörer pro und Zuhörer contra zu tun, richtig? Du ahnst etwas, weil der Cola, der kommt gleich, aber du hast jetzt ein sehr starkes Statement gemacht. Das ist jetzt in verschiedenen Varianten 3 bis 4 Mal wiederholt worden. Ich glaube, jeder, der zugehört hat, hat jetzt verstanden, was das Ziel dieser Aktion ist. Und ich möchte gerne jetzt ein Meinungsbild, was wir natürlich jetzt hier auszählen müssen, weil anders geht es ja gar nicht, aber ein Meinungsbild haben. Die Zuhörer, die jetzt im Raum neutral sind, die mögen, wenn sie folgende Frage mit Ja beantworten, in den Pro-Raum gehen, Zuhörer Pro, und wenn sie die Frage mit Naja, bin ich nicht so überzeugt davon, beantworten, dann mögen sie hineingehen. Und ihr wisst die Frage noch nicht, ab nach unten. Aber ich ahne schon, dass ihr sie doch kennt. Nein, die Frage ist, der Stefan hat jetzt eine Marschrichtung für einen Wahlkampf mal so roh beschrieben. Wer findet das gut? Wer findet, wir sollten künftige Wahlkämpfe in dieser Art gestalten? Und wer das nicht findet, dann bitte in den Kontraraum. Da kannst du ja den Dings, den Raum gar nicht schnell genug zuklicken, wie der sich verändert. Da haben wir aber trotzdem 50 Leute, die sich noch nicht entschieden haben. 68 Leute. Leute, 68 Leute und 67, 66 im Zuhörerraum. Überlegt euch, wollt ihr diesen Weg mit dem Stefan gehen oder habt ihr andere Vorschläge? 61 neutral. Sobald die Neutralen nicht mehr die Mehrzahl sind, ja, das ist alles binär. Sind näher. Sobald die Neutralen nicht mehr in der Mehrzahl sind, noch sind die Neutralen knapp in der Mehrheit. Es wird weniger. So. Jetzt haben wir Pari erreicht. Noch ein paar Leute in Contra. An den Subli. Wenn du nicht aufgepasst hast, was der Stefan vorher gesagt hat, dann können wir auch diese Frage nicht nochmal stellen. Okay, also wir haben ein vorläufiges Ergebnis von 48 zu, das sehe ich gar nicht. 12. 48 zu 12. Ah, da ist der Mann mit dem langen Bildschirm hier. Ich habe ja nur so einen kurzen heute. ja, also 80%, das ist eine solide Mehrheit. Mich würde jetzt interessieren, was die Menschen, die jetzt in neutral verblieben sind und das bewusst gemacht haben und nicht nur einfach nicht zugehört haben, und die Leute, die in negativ sind, dazu zu sagen haben, was wünscht ihr euch anders, was habt ihr dort für Vorschläge? So, und während das passiert, der Cola war als nächster dran, glaube ich. Ihr habt in Zustimmung von Stefan und von Michael Hinweis an die gesamte versammelte Mannschaft. Wenn wir einen dicken, fetten Fuß in unseren Kernthemen drin haben, dann können wir daraus jedes andere Thema ableiten. Umgedreht ist es schlecht gelaufen. Also lasst uns unsere Kernthemen voranbringen, um dann unsere erweiterten Themen, die sehr gut ausgearbeitet sind, dann auch noch unterzubringen. Das ist mein Beitrag dazu. So, auf die Bemerkung im Chat. Ja, ich verspreche nicht mehr als eine Frage solcher Art am Abend zu stellen. Und was haben wir denn weiter am Mikrofon? Oder gibt es dazu eine Stellungnahme? Ja, hallo, ich möchte noch sehr gern was dazu sagen. Also eigentlich möchte ich mich meinem Vorredner auch ein bisschen anschließen. Ich habe aber vorhin auch unter den Nachrichten geschrieben, dass ich sehr wichtig finde, dass man vor allen Dingen Gesichter zum Thema hat. Ich finde es einfach sehr wichtig, dass man auf Plakaten oder in Medien auch eben, wie es bei anderen Parteien noch ähnlich ist, eine Person dahinter hat. Und das ist nochmal das Überzeugende, was mir momentan fehlt. Nochmal, habe ich dich richtig verstanden? Du würdest gerne die Themen mit Personen oder mit Gesichtern verknüpfen. Ja, richtig. Mir ist es sehr wichtig, dass, also man kann ja jede Partei hat ja irgendwelche Gesichter, die hinter Themen steht, und bei uns ist es leider, wie ich es empfinde, relativ ausgestorben. Die Themen stehen im Vordergrund, aber was verbindet man damit? Ich finde, wenn man ein Gesicht, eine Person dahinter hat, die in der Region auch aktiv ist, dann wird das Thema noch mal viel interessanter und präsenter. Man kann dann nämlich auch eine Menschengruppe auch damit einfach assoziieren und anlocken. Okay, da sind wir völlig einer Meinung. Ich bin davon überzeugt, dass ein Teil des Wahlerfolgs, beispielsweise der Hamburger FDP, jetzt einfach daran lag, dass sie ein Gesicht plakatiert haben und gesagt haben, das ist die für uns steht. Und ich glaube, dass dieses Konzept Themen statt Köpfe einfach nicht funktioniert. Die Menschen wählen keine anonyme Masse, die Menschen wählen kein abstraktes Parteiprogramm, sondern die Menschen wollen jemanden wählen, dem sie die Verantwortung für das, was dann passiert, übertragen mit dieser Stimme und später im Zweifel gefühlt auch dafür zur Verantwortung ziehen können. Und dazu braucht man Gesichter. Ich habe irgendwann mal gesagt, wahrscheinlich würde es sogar helfen, wenn man Smileys auf die Plakate druckt. Hauptsache, es ist ein Gesicht erkennbar. Das ist natürlich nicht wirklich ernst zu nehmen, aber ich denke, dass das Geheimnis tatsächlich daran liegt, dass man die Parteiaussagen mit Gesichtern verbindet, ja. Ja, genau meine Meinung. Und von daher würde ich mich eher noch in die Pro-Kategorie bringen. Aber wie gesagt, mir fehlt dieser Aspekt. Ich sehe ihn als sehr wichtig an und ich bitte auch, dass da dementsprechend noch mehr getan wird und sich mehr einfach nach vorne trauen medial, damit einfach unsere Themen wieder mehr an Erfolg knüpfen können. Ja, wir arbeiten dran. Dir als Baden-Württembergerin sei gesagt, dass dein Landesparteitag gestern entschieden hat, dass wir das in Baden-Württemberg bei der Landtagswahl mal so versuchen beim nächsten Mal. Ich habe am Mikrofon ganz viele Leute, die schon was gesagt haben, und den Christoph und den Ali, und deswegen würde ich die gerne mal als Erste dran nehmen. Der Christoph war länger da. Christoph. Ja, danke. Ich möchte was dazu sagen, warum ich unten im Kontraraum gewesen bin. Ich habe mich jetzt im Vorfeld zu unserem Baden-Württemberger Landtagswahlkampf ja auch schon mit der Thematik auseinandergesetzt. Und ich habe mir einfach mal angeschaut bei den vergangenen Wahlen, was denn so die ausschlaggebenden Kriterien waren. Und ich habe festgestellt, dass es immer wieder dieselben Themen sind, die Leute angegeben haben, warum sie sich für ihre Partei, welche auch immer das war, entschieden haben. Ein Thema, das immer wieder vorkommt und immer unter den Top 3 ist, ist Bildungspolitik. Wir in Baden-Württemberg haben in unserem Landesprogramm eine geile Bildungspolitik drin. Das sollten wir auf jeden Fall in den Vordergrund stellen. Damit sollten wir auf jeden Fall antreten. Das ist ein Thema, mit dem wir die Leute erreichen. Ich habe es am Parteitag schon gesagt, jeder hat mit dem Thema zu tun, weil er entweder gerade Schüler oder Student ist, Kinder an Schule oder Universität hat oder Kinder, die demnächst in die Schule kommen, oder Enkel. Selbst die Leute im Altenheim interessieren sich noch dafür. Weil wenn du die 80-jährigen Omas und Opas im Heim fragst, was ihnen wichtig ist, dann ist es nicht, dass sie morgen noch ein Kuchenstück extra kriegen, sondern dass es das Enkele mal besser hat. Danach schauen die. Und so ein Thema auszuschließen und zu sagen, wir gehen jetzt nur zurück zu unseren Netzthemen, halte ich für einen schwerwiegenden Fehler. Das Zweite, was immer wieder auftaucht, ist Glaubwürdigkeit. Und wenn man jetzt schaut, in welchen Themen die Piraten glaubwürdig sind, dann sind es genau unsere Kernthemen. Dann ist es Datenschutz, dann sind es Grundrechte, Bürgerrechte, jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Ihr wisst, was ich meine. Es sind genau unsere Kernthemen. Das heißt, ja, wir sollten sie auf jeden Fall auf unsere Plakate machen, aber nicht ausschließlich. Und dann kommen immer noch ein paar lokale Themen dazu, bei uns Stuttgart 21 zum Beispiel, oder momentan TTIP. Wir sind in Baden-Württemberg in der glücklichen Situation, dass wir eine grün-rote Landespartei oder Landesregierung haben. Das heißt, CDU ist pro TTIP, FDP will TTIP, SPD will TTIP und auch unser grüner Ministerpräsident Kretschmann hat sich für TTIP ausgesprochen. Also die Grünen in Baden-Württemberg sind pro TTIP und wir sind dagegen. Wir sind mit den Linken die einzigen Parteien, die dagegen sind. Das ist ein Pfund, mit dem müssen wir wuchern. Da können wir nicht sagen, wir ziehen uns bloß auf Datenschutz und Urheberrecht zurück. Entschuldigung, war jetzt ein bisschen lang. Aber bitte, Freihandelsabkommen sind auch Kernthema Piratenpartei. Sie betreffen Grundrechte, Demokratie und freien Zugang zu Wissen und Kultur. Und das seit ACTA. Lassen wir doch mal hier das Podium darauf antworten und dann gucken wir, dass wir so ein bisschen die Leute abklappern, die jetzt noch nichts gesagt haben, dass die schon was gesagt haben, auch noch hinkommen. Stefan, Michael, Bernd, Hermi. Und Christus, Entschuldigung, kaum sieht man den Christus nicht mit Namen, vergisst man ihn da. Entschuldige. Also ich würde vielleicht ganz kurz zum Thema Bildung gerne noch einen Satz sagen. Du hast recht, es ist tatsächlich ein Thema, das schon sehr, sehr lange bei uns im Parteiprogramm steht, das auch bei der Gründung mit besprochen wurde. Das heißt, es ist schon ein Kernprogrammpunkt, aber er hat den eklatanten Nachteil, dass jede Partei dazu was sagt. Das heißt, du wirst es kaum hinkriegen, beim Thema Bildung ein für jeden sofort erkennbares Alleinstellungsmerkmal zu erzeugen. Natürlich haben wir in vielen Landesprogrammen erstklassige Anträge und Positionen zum Thema Bildung drin. Aber nichts von dem ist tatsächlich dazu geeignet, die Leute auf der Straße dazu zu bewegen, zu sagen, oh Moment, warte mal, das ist ja wichtig. Da hat eben jede Partei schon in den letzten 50 Jahren seine Pflöcke in die Erde gehauen. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das tatsächlich ein Programmpunkt ist, der funktioniert. Aber das ist etwas, worüber man tatsächlich nochmal in Ruhe diskutieren kann. Ergänzend, es redet ja im Moment niemand davon, dass wir eine monothematische Partei werden. Es wird ein Thema geben, das führend ist, das maßgeblich ist für das Profil. Mutmaßlich werden wir das auch noch ergänzen über zwei, ich nenne es jetzt mal Nebenhauptthemen, damit man so nach dem Motto, auf einem Bein steht sie schlecht. Und dann gibt es als Rest dann noch das gesamte Programm, das will ja auch keiner wegwerfen. Und natürlich ist Bildung wichtig, natürlich sind auch soziale Themen wichtig, aber beides ist nicht wirklich geeignet, um daraus ein wirklich klares Profil zu machen. Dann sehe ich am Mikrofon unter den Leuten, die noch nicht gesprochen haben, die Nali, den Bastian, den Björn und den Danny. Und die würde ich gern einfach in dieser Reihenfolge der Einfachheit halber mal dran nehmen. Hi. Ja, hi. Ich wollte noch mal kurz Bezug darauf nehmen, was Nachbars Garten gesagt hatte, mit den Gesichtern, die man mit Themen verknüpft. Also, die Person, die im Moment am meisten mit einem bestimmten Thema verknüpft wird, ist für mich die Katharina Nokun bzw. Katascha, die sich bei Kampak ja für Themen einsetzt, die ja auch für die Piraten sehr, sehr wichtig sind. Meine Frage ist, wie kommt es eigentlich, dass sich nicht mehr so als Piratin nach außen hin zeigt, sondern also nicht mal mehr auf ihrem Profil? Und was könntet ihr machen, um sie wieder für die Partei und für diese Themen aus der Partei heraus wieder zurückzugewinnen, was sehr wichtig wäre, weil einfach sie eine Person ist, auf die viele aufschauen, auch außerhalb der Partei, und die man eben sehr mit TTIP und NSA eben verbindet. Das wäre doch eine ganz wichtige Aufgabe für die Partei, diese Personen einfach wieder zurückzugewinnen als Gesichter. Also es ist tatsächlich so, dass aufgrund ihrer Tätigkeit ein Problem hat, wenn sie zu offensiv als Piratin auftritt. Und das hat sie deswegen in den letzten Monaten deutlich weniger gemacht. Das heißt aber nicht, dass sie ihre Sympathie für die Partei oder für die Themen, für die wir brennen, irgendwie kleiner geworden sind, sondern einfach nur ihrem Broterwerb geschuldet und demzufolge nachzuvollziehen ist. Falls sich da etwas ändert, ist sie sicherlich sofort wieder voll da. Und ich weiß auch, dass sie jederzeit erreichbar ist und hilft und unterstützt, wo sie kann. Also sie ist nicht weg, sondern hat halt einen Job, der da so ein bisschen Sensibilität an der Stelle erfordert. Und das ist nachvollziehbar. Ansonsten bitte, der lieben einen gut bezahlten Job in einem weltanschaulich an die Piraten gebundenen Unternehmen beschaffen. Wen haben wir als nächsten? Bastian. Ja, guten Abend. Also zunächst erstmal, ich muss das bestätigen, bin ich ja auch in diesem Pro-Kanal gewesen. Kernthemen, ja, die müssen vorkommen. Also es ist sozusagen, wenn wir das nicht machen, da werden wir nicht ernst genommen. Also wenn wir Wahlkämpfe machen, ohne dass wir tibetanisch gebetsmühlenartig unsere Kernthemen vortragen, dann wissen die Leute nicht, wer wir sind. Die identifizieren uns schon damit, aber irgendwie vergessen sie, dass es die halt die Piraten sind. Also das ist so erste Bringschuld. Und der Rest an Wahlkampfthemen kann sich da rumranken, auch von mir ist Bildung, bloß Bildung macht ja jeder. Wichtig sind Kandidaten, das wurde auch schon mehrfach betont. Jetzt hat der arme Christus vor lauter Schreck aufgelegt. Kandidaten sind wichtig, Köpfe sind wichtig, Leute am Mikrofon sind wichtig. Nach meiner Analyse, aber da hatten wir ja vorhin den Inavigo, der das vielleicht bestätigen kann, auch nicht, haben wir einen seltsamen Trend in Hamburg. Alle Wahlkreiskandidaten sind, soweit ich das richtig überblicke, deutlich schlechter abgeschnitten als die Liste. Deutlich unter 1,9. Und da müsste man auch mal nachfragen, hat es vielleicht auch ein bisschen an den Köpfen gelegen. So, und dann war wieder TTIP. TTIP ist für viele Leute viel zu kompliziert. Wir müssen auch nichts extra zu machen, weil nach unseren Grundsätzen schließt es sozusagen die TTIP ein. Wir müssen da nicht sagen, ja, da müssen wir noch was Besonderes zu tun. Das ist längst durch unsere Grundsätze abgedeckt, dass das totaler Blödsinn ist. Und unsere Zielgruppe weiß sowieso, dass wir dagegen sind. Wie schon richtig gesagt, verdient damit ihr Geld. Wir sollten mal lieber überlegen, warum wir nicht so einen Job anbieten können als Piratenpartei, dass sich jemand hauptamtlich für hier einsetzt. Ich glaube, das ist viel mehr wert als andere Jobs. Danke. Ich bitte, ein bisschen weniger über die zu reden, so gern ich sie habe. Das müssen wir hier, wenn sie nicht da ist, nicht unbedingt tun. Antworten auf den Bastian. Naja, wir würden gerne jemanden einstellen, der sich um das Thema Campaigning kümmert. Wir würden gerne jemanden einstellen, der sich um das Thema Fundraising kümmert. Aber das geben die Finanzen des Bundesverbands nicht her. Och, agonen.piratenpartei.de ist ja jetzt umgezogen auf spenden.piratenpartei.de. Und wenn jemand meint, dass das, was der Bastian gesagt hat, unterstützenswert ist, dann freut sich die Piratenpartei bestimmt für eine kleine finanzielle Zuwendung. Oder wie sehe ich das? Unbedingt, keine Frage. Natürlich. Darf ich was ergänzen noch dazu? Aber nur ganz kurz. Ganz kurz, weil der Seko das gesagt hat. Ja, ich glaube, da müsste man auch mal Landesverbände fragen. Durch 16 geteilt oder durch 17 geteilt ist das gar nicht so schlimm. Welcher Landesverband möchte ein 16. Campaigner bezahlen? Gut, dann haben wir, wer ist noch da, der noch nichts gesagt hat? Den Björn, den Danny und dann die Christine. Björn. Mensch, Monopol, das mit dem Datenschutz. Echt mal klar. Also, nichts mehr tatsächlich, sondern eine kurze Sache zu Bildung. Kann man super auf digital runterbrechen. Open Educational Resources, Weiterbildung von Lehrern, Digitalmedien im Schulunterricht und Abschaffung des Kooperationsverbotes. Sind wir super mit Vernetzung dabei. So, und warum ich unten stand? Ich halte es für einen Fehler, auf der Bundesebene in allen Bundesländern den gleichen Wahlkampf mit denselben Themen zu machen. Und zwar ist das, glaube ich, eine Sache, die wir aus dem ganzen Richtungsstreit hätten lernen können. Ich kann mich jetzt in Berlin hinstellen und ordentliche und solide linke Asylpolitik machen. Das klappt in Berlin, das klappt nicht in Bayern. Ich kann mich in NRW hinstellen und kann sagen, besseren Straßenausbau, Staus verhindern, bessere Infrastruktur, das klappt in NRW, boah, im Saarland jetzt vielleicht oder in Hamburg eher weniger. Das heißt, Ich finde es eigentlich besser, wenn man ein großes Thema nimmt, dann auch gerne ein Kernthema und die beiden anderen Themen, mit denen man Wahlkampf macht, aus dem Programm nimmt und die auf Landesebene entscheiden lässt. Weil ich glaube, die Leute vor Ort wissen am besten, wofür die in ihrem Bundesland gewählt werden. Ja, das ist eine Geschichte, die in Hamburg zum Beispiel jetzt so gemacht worden ist. Die haben explizit gemischt Themen, für die die Piraten stehen, mit Themen, die dort in der Stadt gerade thematisiert werden. Das Wohnungsproblem ist in Hamburg ein großes Problem gerade. Man kann natürlich nie beweisen, wie es gelaufen wäre, wenn die das anders gemacht hätten. Wie ich vorher schon gesagt habe, der Stochen war leider immer ein bisschen im Nebel. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass diese Strategie so wirklich der Hit gewesen ist. Der Björn hat auch nicht gesagt, wer die Themen plakatieren möchte, die in der Stadt gerade hip sind, sondern die, für die die Piraten da in diesem Bundesland gesehen werden. Oder habe ich das falsch verstanden, Björn? Deine Frage habe ich jetzt nicht verstanden. Nochmal bitte andersrum. Du hast nicht gesagt, sollen die zwei Themen sollen sein, welche die in diesem Land gerade irgendwie en vogue sind, sondern solche, für die die Piraten in diesem Land besonders gesehen werden. Ja, faktisch das, wo man für gewählt wird. Also wie man jetzt en vogue definiert, sei mal dahingestellt, aber das, womit man meint, Stimmen kriegen zu können. Ja, genau, das ist der Punkt, den ich skeptisch finde. Wenn man tatsächlich hergeht und sagt, aber wir brauchen das und das Thema noch, damit wir gewählt werden, machen wir genau das, was wir in der Vergangenheit getan haben. Wir versuchen, eine politische Position dadurch zu definieren, dass wir sie möglichst publikumswirksam oder ich will das Wort beliebig nicht verwenden, aber mir fällt gerade kein anderes ein, erzeugen. Und ich glaube, das war in der Vergangenheit nach meinem Gefühl der Fehler. Also eher dann hergehen und sagen, nö, mir ist klar, das Thema Wohnungsmarkt in Hamburg ist für viele wichtig, aber und so what, dann bedienen das Thema halt die anderen und wir kümmern uns um die Themen, für die wir wahrgenommen werden wollen. Allerdings gebe ich dir recht, es muss natürlich nicht so sein, dass beispielsweise für einen Bundestagswahlkampf im gesamten Bundesgebiet alle Plakate exakt gleich sein, sondern es kann durchaus sinnvoll sein, regional Abhandlungen davon zu machen. Aber ich glaube, die thematische Aufstellung sollte einheitlich sein. Also das ist das, was uns am meisten hilft, ein Profil zu gewinnen. Das haben wir bislang sträflich vernachlässigt. Jetzt haben wir den Danny und die Christine und dann geht's wieder weiter. Und danach stelle ich euch die Frage, wie wir solche Fragen künftig entscheiden werden. Danny. Hi. Es wurde eben gesagt, dass Bildungspolitik und Sozialpolitik nicht dazu geeignet wären, irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal oder ein Profil herauszuarbeiten. Ich würde da mal heftigst widersprechen, weil tatsächlich war ja Bildungspolitik eins der Hauptthemen, mit denen wir auf der Bundesebene aufgeschlagen sind. Worüber hat denn die Marina gesprochen in den ganzen Talkshows? Das war doch gerade offener Zugang zu Bildung und Möglichkeiten der digitalen Revolution. Und jetzt, wenn wir jetzt hingehen und sagen, ja, wir gehen jetzt aktiv hin, ja, und sagen, nee, Bildung, da reden wir jetzt nicht drüber und Sozialpolitik, da reden wir auch nicht drüber. Das ist nämlich das große Thema, für das wir in Berlin gewählt worden sind. Ja, dann haben wir uns schon mal zwei Beine weggeschossen dann sieht es halt eben traurig aus mit dem Letzten. Du sagtest gerade, Sozialpolitik ist das Thema, wofür wir in Berlin gewählt worden sind. Natürlich haben wir die Exit-Polls der vier erfolgreichen Landtagswahlen und wissen, was die wichtigsten Themen der Leute waren, die uns gewählt haben. Und da ist übrigens nicht nur in Berlin, sondern bei ausnahmslos allen vier Landtagswahlen die Sozialpolitik auf Platz 1. Aber daraus den Schluss abzuleiten, das war das Thema, weswegen wir gewählt worden sind. Das war sicher ein wichtiges Thema, aber das daraus zum Alleinstellungsthema zu machen, halte ich für zu kurz gesprungen. Darf ich die Pause gleich mal nutzen, um auf das Fundraising-Thema nochmal zurückzukommen oder ist der Sprung zu groß? Mach das mal. Und zwar hatte sie ja gesagt, also dass das Geld für eine Stelle fürs Fundraiser nicht da ist. Wie wäre es dann mit einer Praktikumsvergabe für den Studiengang Fundraising? Der ist ja wohl an der FU Berlin möglich und dass dann Studenten aus diesem Studiengang die Möglichkeit haben, ein Praktikum bei uns in Berlin zu machen und eine abgegrenzte Aufgabe bekommen. Ja, sehe ich aus folgendem Grund kritisch. Ich halte es für extrem beschämend, wenn andere Parteien Praktikanten als Arbeitskräfte missbrauchen. Und genau das könnte an der Stelle dann bei uns auch passieren. Deswegen, also wenn wir tatsächlich jemanden ein Praktikum anbieten, dann würde ich das in Zukunft gerne auch nach Mindestlohn vergüten. Und damit ist es dann einfach auch an der Stelle zu teuer. Also wenn, dann bleibt im Augenblick eher nur auf ehrenamtliche Kräfte zu setzen, die also explizit keinen Arbeitsvertrag haben. Und da finden sich im Augenblick tatsächlich relativ wenig Leute, die da das nötige Know-how und das Durchhaltevermögen haben. Aber nichtsdestotrotz ist das ein Punkt, den ich gerne noch angehen würde, um irgendwie mittelfristig da etwas zu verändern. Aber wie gesagt, halt mit entsprechendem Budget. Wenn das mit Praktika unangenehm ist, wie wäre es dann mit Belegarbeiten? Was ist das? Ja, die werden per se nicht vergütet, das ist nicht üblich. Okay. Also mich schmerzt so ein bisschen, jemanden arbeiten zu lassen, ohne dafür zu bezahlen, wenn es nicht tatsächlich wie bei uns innerhalb der Partei die ganzen Ehrenamtler sind. Da ist es einfach das Thema, für das wir brennen und deswegen unsere Freizeit investieren. Aber ich kann mal versuchen, mich da zumindest mal kundig zu machen, welche Optionen es gibt und wie man das machen könnte. Zum anderen war ja immer noch die Frage, ob man nicht tatsächlich die LV mit ins Boot holt und deren Finanzkraft da ein bisschen mit anzapft. Aber ich sehe schon köpfe schüttelnde Landesvorstände. Wir werden sehen, aber zumindest ist das Thema noch nicht ganz vom Tisch. Wenn allerdings jemand irgendwie seine Arbeitskraft ein bisschen in den Dienst der Partei stellen will, könnte ich mir vorstellen, dass ein Mail an Vorstand@ mit einer Beschreibung, was man kann, unter Umständen damit die Folge haben könnte, dass man danach irgendwie Arbeit bekommt. Dann habe ich hier, warte mal, Slash, du hast schon was gesagt, stehst du nochmal am Mikrofon, ebenso Volker? Ich würde nochmal, ja. Dann Volker. Ich wollte nochmal fragen, es gibt jetzt ja das Treffen der Geschäftsführer und es gibt auch eine Einladung für die Vorsitzenden der Landesverbände, sich zu treffen. Habt ihr da schon eine Vorstellung, inwieweit das ineinander greift oder sind das unterschiedliche Themen, die ihr da besprechen wollt? Also es wird mit Sicherheit das 1V-Treffen wird keine Wiederholung der Polgefronte sein. Das werden unterschiedliche Themen sein, die da eine Rolle spielen. Aber wenn sich aus dem Polgef-Treffen etwas ergibt, was wir mit in das nächste Treffen nehmen, dann selbstverständlich. Nur ich sehe da im Augenblick nicht die großen Überschneidungen. Dann wir haben hier noch jemanden, der noch nichts gesagt hat. Gersprenz, 2014. Ja, ich würde gerne noch mal zurückspringen auf das Thema Fundraising. Sorry, 20 Sekunden zu spät oben hochgesprungen. Ist das in Ordnung? Ja, klar. Ja, eine Frage an den Vorstand. Könnt ihr euch denn vorstellen, für Fundraising vielleicht auch das amerikanische Modell des Fundraising für Parteien in Erwägung zu ziehen? Das heißt zum Beispiel, dass ein Fundraiser an den von ihm gewonnenen Spenden beteiligt wird und sonst kein Geld bekommt. Es ist also sowas wie eine Erfolgsorientierung. Oder ist es für die Piratenpartei grundsätzlich undenkbar aufgrund der darin verhafteten Struktur? Nein, ganz undenkbar wäre es nicht. Mir fällt es ein bisschen schwer. Ich weiß nicht, ob es so ohne weiteres möglich ist zu sagen, macht nur auf, man macht nur Provision. Aber eine Kombination aus einem Grundlohn und einer entsprechenden Verprovisionierung der Erfolge habe ich mir schon vorgestellt. Also ich glaube, dass das auch der Anreiz sein könnte, da entsprechend zu agieren. Ja. Aber ich habe noch keine Details. Also ich weiß nicht, was dafür der rechtliche Rahmen ist, in welcher Größenordnung das liegen müsste und so weiter. Ich halte aber das für das interessantere Konzept, weil einfach für beide Seiten mehr drin ist dann. Dann würde ich euch nur dringend empfehlen, das auch mal deutlicher nach draußen darzustellen. Weil ein Fundraiser, der weiß, dass er nach dem amerikanischen Modell 20% der von ihm gewonnenen Spenden für sich als, ich sage jetzt mal, Unkostenvergütung, ein hässliches Wort, verwenden kann, hat eine ganz andere Motivation und vielleicht auch eine ganz andere Art und Weise, da aktiv zu werden, weil er es eben nicht als ehrenamtliche Tätigkeit ansieht, als alle anderen Modelle, die wir bis jetzt diskutiert haben. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr das mal aktiv nach außen ein bisschen darstellen würdet. Die Schwierigkeit ist, dass jetzt gerade Lothar nicht da ist und ich in der Thematik nicht ganz so weit drin bin, aber wir haben darüber auch schon einmal intensiver gesprochen und es gibt da in Deutschland leider sehr gesetzliche Rahmen. Das lässt sich das amerikanische Modell nicht eins zu eins auf eine deutsche Partei übertragen. Die Details müsste ich Lothar nachfragen. Vergesst es nur einfach nicht. Dankeschön. So, dann der Oliver, der Michael und der Christoph. Also vorhin wurde ja gegenübergestellt einerseits so die Themen soziales Bildung als diese großen Aufziehthemen, aber andererseits in Konkurrenz dazu die Kernthemen der Piratenpartei. Seht ihr das auch so oder meint ihr, dass die eigentlich ganz gut miteinander vereinbar sind? Also nur mal als Beispiel Thema Bildung, dass man dann sagt, Tablet statt schwere Schulranzen, anstatt dass man wie alle anderen einfach nur sagt, bessere Bildung. Oder Thema Soziales, dass man dann konkret sagt, bedingungsloses Grundeinkommen einführen, die Roboter kommen oder also dass man konkret und mutig mal sagt, was man will und was auch dann von anderen abgrenzt. Lass mich zwei Sätze dazu sagen. Okay, die Formulierung wollte ich eigentlich nicht mehr verwenden. Der entscheidende Punkt in der Diskussion ist, dass die Veränderungen, die die digitale Revolution für unsere Gesellschaft mit sich bringen, in alle Politikfelder hineinspielt. Das heißt, es lässt sich nicht abgrenzen, zu sagen, Netzpolitik ist irgendwas wie beispielsweise Netzneutralität und alles andere gehört da nicht dazu, sondern Netzpolitik wird für die Zukunft der Politik unseres Landes, nein, nicht nur unseres Landes, aller Länder, unglaublich elementar werden. Alle Lebensbereiche werden irgendwie davon betroffen sein und demzufolge werden irgendwann alle politischen Entscheidungen immer auch diesen Themenkomplex betreffen. Nur, was uns wahrscheinlich im Augenblick nicht hilft, ist, wenn wir das Thema zu abstrakt gestalten. Deswegen, glaube ich, ist der Weg dahin zu sagen, wir nehmen uns eine Handvoll voll Themen, Aspekte aus dieser Digitalisierung heraus und sorgen dafür, dass die in der Wahrnehmung in den Mittelpunkt gerückt werden. Und das könnten halt zum Beispiel die Themen, nur um mal was in den Raum zu werfen, die Themen Datenschutz, die Themen Transparenz, der Themenkomplex Bürgerbeteiligung sein. Und damit hast du schon drei für die Piraten sehr, sehr wichtige Themenbereiche, die explizit auf im Themenbereich Netzpolitik und digitale Revolution verhaftet sind. Und du kannst diese Liste aber nahezu beliebig fortführen, aus genannten Gründen. Nur wird man damit dann wahrscheinlich wieder beliebig, wenn man versucht, das auf Plakate oder in Flyer zu drucken. Deswegen mein Versuch, das ein bisschen einzugrenzen. Michael ist gerade nicht da, dann Christoph. Ja, ich möchte nochmal den Sprung zum Fundraising machen. Ich habe da gerade irgendwie einen Widerspruch im Kopf. Wir haben kein Geld für einen Fundraiser. Der Fundraiser ist dafür da, Geld zu beschaffen. Wenn wir also einen Fundraiser hätten, hätten wir Geld. Ja, darf ich? Wer, wer, Verstehst du, worauf ich hinaus will? Ja, du wiederholst meine Argumentation und ich erzähle dir jetzt, was die Antwort darauf war. Der eine Aspekt ist, man muss Geld in die Hand nehmen, um Geld zu generieren, bedeutet aber, man müsste Geld dafür haben und wenn man das nicht hat, wird es extrem schwierig. Aber das entscheidende Argument in der Diskussion war, dass im Augenblick sehr unklar ist, erstens, wer der Piratenpartei nennenswerte Spenden zukommen lassen würde, also ob ein Fundraiser überhaupt eine Chance hätte und zweitens, ob jemand, der Fundraising kann, da im Augenblick nicht eher den Kopf schütteln würde und es lassen würde und auch jemanden zu finden, also eine entsprechende Stellenausschreibung, die ja auch außerhalb der Partei verbreitet werden müsste, kostet Geld und das stellt uns im Augenblick halt vor kleine Hürden. Nichtsdestotrotz, ich würde es trotzdem gerne machen, wenn ich irgendeine Chance sehe, da einen Schritt weiterzukommen, würde ich den sofort gehen, weil ich die Notwendigkeit dafür sehe. Da kann ja jeder mal einen seinen Landesverband stellen. Christoph, du hast es gerade. Dann als der Michael ist wieder da. Michael. Ja, danke. Ich möchte noch mal kurz auf das Beispiel zurückkommen. Es gab da eine sehr große Gruppe neutral und ich bin auch ganz bewusst in dieser Gruppe geblieben, weil es mich schon etwas stört. Wir haben ein schlechtes Wahlergebnis in Hamburg und schon ist ein Gegenkonzept da. Ich möchte doch, es gibt so viele Aspekte und wir reden ja auch schon über einige. Und ich möchte doch, dass wir erstmal eine ruhige sachliche Analyse, wie sie am nächsten Wochenende auch geplant ist, durchführen. Und dann möchte ich mir meine Meinung bilden. Also die Bitte, das jetzt nicht überzubewerten. Und das ist völlig okay. Und das ist auch das, was ich letzte Woche gesagt habe. Lasst den Leuten Zeit, die Analyse des Wahlergebnisses in Hamburg in Ruhe zu machen. Was ich allerdings schon lange vor Hamburg gesagt habe, ist, dass wir eine Profilierung brauchen. Und das war das Meinungsbild, das Dirk abgefragt hat. Von daher hat das Meinungsbild jetzt nicht als, oder würde ich das Meinungsbild nicht als als Votum über was haben die Hamburger in ihrem Wahlkampf gemacht sehen wollen, sondern wie ist der von mir vorgeschlagene Kurs zu beurteilen, wenn ich Dirk richtig interpretiert habe. So war das gedacht. Jürgen. Ganz kurz, Dirk, was hältst du davon, wenn wir bis 22:30 machen und dann langsam zum Ende kommen? Ich merke, dass es mit der Zeit schwieriger wird, den Fragen zu folgen und vor allen Dingen Formulierungen als Antwort zu finden, die nicht irgendwie nur noch aus ES bestehen. Okay, wir nehmen den Jürgen noch und dann kriegst du noch eine kleine Abschlussfrage. Jürgen. Ich bin auch bewusst bei neutral geblieben. Aus einem anderen Grunde, der da ein bisschen wie Michael dazu geht, ja, wir sollen erstmal uns Klarheit verschaffen, bevor wir in was Neues reingehen. Der andere Grund ist der, ja, auch gestern in Baden-Württemberg, drei Themen, klasse, zwei Themen, drei Themen, dafür, Hauptsache mein Thema ist dabei. Das hat man hier gerade schon gemerkt und ich denke, ich wäre ganz gerne das Pro-Raum gewinnen, klar, ich würde auch sofort das Plakat unterschreiben, Überwachungstoppen Piraten wählen, aber wir müssen das vorbereiten. Da gehören bei uns auch mal irgendwann wirklich ein Bundesparteitag zu, wo wir sagen, das ist wirklich die Profilierung, das ist die Richtung, die wir gehen. Wenn wir das jetzt im Wahlkampf machen, das sehe ich bei uns in Rheinland-Pfalz, wir haben eine Landesarbeit-Umfrage gemacht, was sind die drei wichtigsten Themen oder wie viele Themen wollt ihr? Da kamen drei Themen raus. Was sind die drei Hauptthemen der Piraten? Was sind die drei Wahlkampfthemen? Kamen ganz klare Themen raus. Aber vier Wochen später sagen die Ersten, ist ja mein Thema nicht, mache ich nicht mehr mit. Und deswegen müssen wir vorher klar werden, das ist die Richtung der Piratenpartei, weil wenn man das während eines Wahlkampfes macht oder in einem Wahlkampf macht, gehen einem die Ressourcen verloren. Ja, das Problem sehe ich tatsächlich auch, wenn du während eines Wahlkampfs hergehst und sagst, ja, aber es gibt nur noch diese drei Themen, dann verlierst du motivierte Mitstreiter. Deswegen ist es durchaus sinnvoll, das langfristig zu betrachten und nicht zu sagen, wir müssen die Plakate bestellen, nächste Woche ist Deadline und jetzt lass uns mal schnell noch festlegen, welche drei Themen. Das ist kein Weg, der funktioniert, da gebe ich dir recht. Supi, Dankeschön, Jürgen. Dann lasst mich euch auch noch eine Frage stellen. Das mit dem Meinungsbild war ja jetzt eher lustig, hat natürlich schon eine Tendenz gezeigt, und sonst wäre das auch gar nicht sinnvoll gewesen. Aber es ist natürlich keine gültige, also in keiner Weise irgendwie gültig, sondern es sind jetzt einfach 100 Leute, die gerade eben Zeit hatten und zugehört haben und dann dieses Spiel hier mitgemacht haben. Wenn wir solche Entscheidungen treffen wollen, Parteitag ist irgendwie selten, ist sau teuer, wie treffen wir die? Wäre da zum Beispiel der Weg gangbar, irgendwie die Technologie vom Bio herzunehmen und zu sagen, das ist jetzt keine gültige Abstimmung, aber wir wollen ein Meinungsbild von möglichst vielen Leuten abfragen? Oder was habt ihr da vor, um nach einem Diskussionsprozess solche Fragen ein bisschen ernsthafter zu stellen als wir eben? Also was ich tatsächlich vorgeschlagen habe in der letzten Diskussionsrunde zu diesem Thema im Bundesvorstand war, einfach mal eine Lyme-Survey-Umfrage aufzusetzen, die möglichen Themen vorzuschlagen und einfach zu fragen, was unsere Mitglieder sich als die relevantesten Themen oder als die Themen, für die wir tatsächlich stehen sollten und im Wahlkampf auch in den Vordergrund treten sollten, sein werden. Okay, das war jetzt einer der Sätze, die so lange waren, dass ich den Anfang irgendwie aus dem Blick verloren habe. Ich glaube, es war klar, was ich sagen wollte. Ich würde auf Lyme-Survey setzen, einfach weil es das Tool ist, das verfügbar ist. Ich hätte gerne das im ersten Bio mitgemacht, aber ich habe vorhin gesehen, im Pad ganz unten steht noch eine Frage zu Bio. Bio liegt nach wie vor auf Eis, weil unklar ist, wie es weitergeht. Und deswegen brauchen wir halt dann ein entsprechend anderes Tool und Lyme-Survey ist verfügbar und nutzbar. Alles klar. Dann, ja, Michael. Und es ist gar nicht so wichtig, mit welchem Tool wir dann die Endabstimmung durchführen. Das viel größere Problem ist, wie führen wir die Diskussionsphase durch? Und da haben wir leider überhaupt kein Tool, das irgendwie wirklich geeignet ist. Das wird uns immer wieder schmerzhaft bewusst. Gut, wir arbeiten dran. Dann würde ich mal mit Rücksicht auf eure Zeit, ihr seid ja alle jetzt schon wieder Stunden hier heute Abend im Mumble aktiv, würde ich mich für heute mal recht herzlich bei euch bedanken. Fürs nächste Mal haben wir dann bestimmt ganz, ganz viele Themen und irgendwie Telefonlisten von Jobcentern oder sowas werden bestimmt dann drankommen und ganz viele andere Fragen, weil dann ist ja wieder offene Diskussion. Heute haben wir uns mit dem Wahlkampf in Hamburg und mit dem, was wir künftig machen wollen, auseinandergesetzt. Vielen Dank auf dem Podium an den Christos, an den Seko, an den Michael, an die Stefanie und an den Bernd. Und an irgendwie ungezählt viele Zuhörer, 110 oder sowas. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr anderthalb Stunden nett und freundlich durchgehalten habt und ganz viele gute Anregungen ins Pad geschrieben habt. Irgendwann ist das Pad wieder da. Und das Krähennest wird diesen Podcast natürlich auch kurzfristig ausstrahlen mit einem kleinen Schnitt, für den wir die Zuhörer des Podcasts um Entschuldigung bitten. Und damit Aufnahmen aus. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.